Aufgabe 1.2D. In den folgenden 3 Anrufen bei der Firma Braun sind die Gesprächspartner im Moment nicht zu erreichen. Anruf 1. Firma Braun, guten Tag. Guten Tag, hier spricht John Ellis von Computec in London. Kann ich bitte Herrn Müller von der Verkaufsabteilung sprechen? Kleinen Moment bitte, ich verbinde. Guten Tag, Steinke, Apparat Müller. Guten Tag, Ellis, Computec London. Ich möchte bitte Herrn Müller sprechen. Herr Müller ist im Moment leider nicht da. Wollen Sie zurückrufen? Wann kann ich ihn erreichen? Sie können es in einer halben Stunde wieder probieren. Gut, dann rufe ich in einer halben Stunde wieder an. Ist gut. Auf Wiederhören, Herr Ellis. Auf Wiederhören. Anruf 2. Firma Braun, guten Tag. Guten Tag, Gomez, Firma Rumasa Barcelona. Könnte ich bitte Frau Bach sprechen? Gerne, ich verbinde Sie. Büro Bach, guten Tag. Guten Tag, Gomez, Firma Rumasa Barcelona. Ist Frau Bach zu sprechen, bitte? Wie bitte? Die Verbindung ist sehr schlecht. Hier ist Gomez, Firma Rumasa Barcelona. Ich möchte Frau Bach sprechen. Frau Bach ist in einer Besprechung. Soll ich etwas ausrichten? Nein, danke, ich muss Sie persönlich sprechen. Können Sie mir sagen, wann ich Sie erreichen kann? Am besten rufen Sie morgen zurück. Sie ist ab 8.30 Uhr im Büro. Gut, dann rufe ich morgen früh kurz nach 8:30 wieder an. Vielen Dank. Bitte schön. Auf Wiederhören. Anruf 3. Firma Braun, guten Tag. Guten Tag, hier spricht Lundström, Svenska Marketing Stockholm. Ich möchte bitte Herrn Weber sprechen. Einen Moment, ich stelle Sie durch. Linz am Apparat? Könnte ich bitte Herrn Weber sprechen? Es tut mir leid, Herr Weber ist auf Geschäftsreise. Ach so. Wissen Sie, ob er diese Woche wieder im Büro ist? Er ist erst nächste Woche wieder da. Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Ich rufe am Montag wieder an. Vielen Dank. Gern geschehen. Auf Wiederhören.